aufzuladen, da passiert nichts, ja. Ach so, du machst ja mal interaktives Radio, weil du kriegst immer noch. Wir gucken nebenbei immer noch, ob so ein bisschen was los ist. Ich finde das scheiße, dass der Fernseher so weit weg ist. Früher habe ich immer Fernseher gekickt. Das ist doch groß genug. Das war toll. Das ist doch groß genug, da siehst du. Ich habe immer Filme gesehen, die ich selber gespielt habe. Cool. Mein tollster Film war ja, da war ich Jürgen Zartmann, der ein legendärer Eierkastenwagenfahrer. In welchem Film? Das war ein Polizeiruf, kannst du dir vorstellen. Gestern auf Arte. Ich war deine Nacktszene hinterher, du, das war geil. Gestern auf Arte einen tollen Kurzfilm gesehen, so, hatte so die Atmosphäre von Brasil und handelte von einem Typ, der an einem Fotoautomat sitzt. Also so ein Fotoautomat, kennst du, wo du reingehst und Passbilder machst und da saß aber einer drin. Und das war so auf der anderen Seite vom Spiegel. Ja, genau. Ja, ach. Ja, der die Fotos gemacht hat. Total schöner Kurzfilm von einem, der sich dann auch verliebt hatte in eine Frau, die da immer reinkommt und Fotos macht und so. Und die kam dann irgendwann mit einem anderen rein und so. Also einfach klasse Film. Ist ja nicht direkt ein Automaten an, oder? Wenn da einer dahinter sitzt. Na, es war halt so brasilmäßig so eine Mischung aus Vergangenheit und Zukunft. Also eigentlich spielte scheinbar in der Zukunft, aber alle Maschinen waren ersetzt durch Menschen. Ja. Also zum Beispiel, da stieg dann einer in so einen Fahrstuhl und dann hast du so einen Bodybuilder gesehen, der den Fahrstuhl hochgezogen hat. Und da richtig, richtig klasse. Echt super. Schade. Hast du aber nicht mitgeschnitten, oder? Nee, natürlich nicht mitgeschnitten. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ständig ihren Videorekorder anhaben. Ist aber glücklich, wenn du jetzt, ich wollte dich gerade fragen, wann du das letzte Mal was Geiles im Fernsehen gesehen hast, aber offensichtlich gestern. Ja, gestern. Ach, guck mal, hier ganz schön was mit Shockwave. Wo denn? Ja, ich stehe auf der falschen Seite. Scheiße. Ja. Jetzt habe ich mich auch noch fast verredet. Falsche Seite. Gestern Abend, ja. Mann, echt. Und dann habe ich mir nochmal, am Wochenende habe ich mir nochmal The Party angeguckt mit Peter Sellers. Der Partyschreck, kennst du das? Wo er durch Zufall, weil er so einen indischen Schauspieler spielt und er kommt durch Zufall auf die Party von dem Filmproduzenten, der ihn eigentlich gerade entlassen hat, weil er den Film versaut hat? Nee, habe ich nicht gesehen. Fantastischer Film. Ich kenne immer sowieso keine Filme. Ich kann immer nur. Peter Sellers ist. Peter Sellers ist großartig. Dieser Film ist sowas von absolut fantastisch. Er ist unglaublich. Siehst du, aber ich muss dann immer gleich versuchen, wenn du jetzt Peter Sellers sagst zum Beispiel oder einen anderen Schauspieler genannt hättest, ich gleich Roy Black sagen. Roy Black kommt nachher noch, Baby. Ganz ruhig. Das ist klar. nicht aufregen. Den hätte ich gleich Edward G. Robinson gesagt, weil ich versuche dann natürlich immer das Thema dahin zu bringen, wo ich Ahnung habe, wobei ich von Edward G. Robinson auch keine Ahnung habe. Edward G. Robinson toll. Ist, ich kenne den aber. Du kennst den nicht, oder? Natürlich kenne ich den. Ja, so ein kleiner, ja? Ja. Brother Orchid. Und haben wir denn noch, jetzt ist es so ein Déjà-vu-Erlebnis. Haben wir nicht neulich schon mal darüber geredet, über Brother Orchid? Nee. Edward G. Robinson, so ganz clean und untersetzt, und der Gegenspieler ist Humphrey Bogart, wo Humphrey einen Bösen spielt. Ja, aber den Film kenne ich nicht. Die Mafia und Edward G. Robinson geht dann irgendwie, glaube ich, ins Kloster. Wie heißt der auf Deutsch? Bruder Orchidee? Ja, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich heißt er zwei verrückte Halunken. Ach du, ich sehe lieber Filme immer im Original, wenn die Synchronisation nicht stimmt. Ja, den gestern habe ich auch französisch gesehen auf Arte, ist klar. Da finde ich auch irgendwie toll, diese brasilianischen Independent-Filme, die muss man sich echt im Original ankicken, sonst hat man nur das halbe Vergnügen. Ja, ach, da kommt es auch sonst nicht rüber. Was war im Original? Ich habe noch einen Song. Nee, ich habe gar nicht einen Song. Warten. Nee, nur noch Wetterbericht hier. Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many. Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be a lumberjack leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. Geil, das Song, oder? The giant redwood. The lush. Vorher gibt es zwei deutsche Versionen von. Eine synchronisierte und eine von Monty Python selber. Und die kriegt leider nur. Kennst du die Bonzo Dog Band? Aber nur vom Namen. Die haben mit Monty Pythons zusammen so Musiken gemacht. Und die haben selber tolle Platten gemacht. Zum Beispiel Can Blue Men Sing the Whites? Maximus Bamber Gascoigne, the Epigillus Labata Huius Greenus, with my best buddy by my side, we'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. Sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have buttered scones for tea. He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. On Wednesdays he goes shopping and sleeps all night and I works all day. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa. Das sind nur 27 Sekunden. Oh Gott, jetzt hat mich erschrocken. Gibt's was Besseres als Monty Python? Oh, warum hast du das Mikro so tief gehängt, du Penner, ey? Ich bin kleiner als du. Ich hab's dir vorher eingerichtet, Entschuldige. Monty Python, gefallen super tun. Großartig, oder? Ja. Tja, ey, ich bin so stolz auf mich. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Schön. Sag du mal, warum du stolz auf dich bist. Ja, sag du erst, warum du stolz auf dich bist. Weil du ein schickes Hemd an hast. Hat mir ein guter Freund geschenkt. Beastie Boys, ey, hier sind die Beastie Boys im Fernseher. Cool, ist ne? Ja der Computer. Ist, der Unterschied verschwimmt immer mehr zwischen Computer und... Ich finde ihn nicht. Nee? Nee, aus dem einfachen Grund, weil ich mir im Computer mein Programm selber machen kann. Sag mal, ob man aus, wenn man jetzt zum Beispiel Kabel hat im Fernsehen... Du hast bestimmt Kabel im Fernsehen. Ja, ob man da einfach Kanäle sperren kann oder vielleicht so einen Zufallsgenerator einbauen. Ich kann nicht mehr, während wir gerade über Fernsehen geredet haben, ich komme irgendwie nicht mehr damit zurecht. Wenn man 25 Kanäle hat, dann gibt es nur noch Scheiße im Fernsehen, oder? Ja, ich finde auch das Einzige, was am Fernsehen Spaß macht, ist diese 25 Kanäle immer wieder durchzusteppen. Ja, so eine halbe Stunde lang und dann ist Schluss. Ah, ich habe schon richtig so einen Fernbedienungsarm, richtig dick ist der. Ich guck auf wirklich wenig Fernsehen. Ich finde, Fernsehen ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ich auch. Ja. Das bisschen, was ich gekickt habe, habe ich mir selber gemacht. Oh! Ja, nee, war lustig. So, und warum bist du stolz auf mich? Habe ich doch schon gesagt. Achso, in dem Hemd. In dem ist Hemd. Klar. Jetzt musst du mich fragen, warum ich stolz auf mich bin. Warum bist du stolz auf mich? Hast du doch gar nicht gesagt? Nee. Ach. Siehst du mal, was du... Nicht nur, du hast einen, der hat das Kurzzeitgedächtnis. Guck mal an, nicht nur, dass Gespräch ich... geht noch nicht mal 30 Sekunden. Nicht nur, dass ich nicht zuhöre, du sagst so nix. Toll. Ich habe ein CD-Regal gebaut, endlich. Und es steht und das hält. Und ich hab schon heute zum angefangen. Hinstellen? Ja, ich musste eins zum Hinstellen, weil sonst hält das nicht. Ach so. Zum Hängen... Ja, wenn man es hängt, das kracht runter. Quatsch, ich hab doch auch so, so an der Wand so eine Hänger, ja, aber so eine du hast diese blöden Dinger. Na, da braucht man dann bloß Bretter reinlegen und die gibt's genau, die kann man sich sägen lassen, genau in der CD-Tiefe. Ja, aber ich habe ja auch genau in CD-Tiefe, aber ich hab's viel cooler mit angestanden. Und hast du das Regal auch in CD-Höhe dann? Die einzelnen Fächer in CD-Höhe? Nee, CD-Tiefe? Ja, CD-Tiefe, logisch. Ist ja klar. Und das hat drei Dimensionen, so eine CD. Ach, mit Hülle. Guck an. Ohne Hülle nur zwei, ohne Hülle nur ein Kreis. Hat sogar vier. Höhe, Breite, Tiefe und musikalische Tiefe. Und dann wollen wir die Zeit nicht vergessen. Ja, die CDs existieren ja in der Stimmt. Zeit. Ist ja eigentlich, ja. Ja, siehst du, hast wenn man recht. Die genau orten ja, wollte, müsste man so ein Diagramm im vierdimensionalen Raum machen. Fünfdimensionale natürlich. Ah ja, wegen der musikalischen Tiefe. Also sie werden nicht nur alphabetisch geordnet. Wie ordnest du dazu deine Platten? Nach einem komplizierten System. Nach einem hochausgetüftelten System. Ja? Erzähl mal. Das so ausgetüftelt ist noch gar nicht computertauglich. Zum Beispiel habe ich lauter, ich hasse ja CD-Singles. Oh ja. Also die erste Ordnung ist, ich habe draußen einen Pappkarton, da schmeiße ich immer so olle Dreck-CD-Singles drin. Traue mich aber nicht, die wegzuschmeißen. Weil ich denke, wenn ich die schon nicht aushalte, was soll die Umwelt erst machen? Das ist scheiße, ne? Man traut sich nicht, CDs wegzuschmeißen. Dabei hat man so viel Dreck und Müll. Und dann denke ich man immer, kann man die sollte aber, die verkaufen vielleicht. Weißt du, was das Schlimme ist? Dass die werden ja nicht recycelt. Weil es zu teuer ist. Also man kann CDs eigentlich wunderbar recyceln, nämlich das Plastik und auch das, worauf die CDs... Achso, man kann die in der Mitte auseinandernehmen und raus die Silberfolie rausnehmen? Nee, man kann bei der CD selber, kann man die Lackierung abkratzen und dann das Kunststoff, was da übrig bleibt, kann man recyceln. Das macht nur keine Firma, weil es zu teuer ist. Ach so. Und deswegen... Hast du auch so viel so Scheiße jetzt zum Beispiel? Total. Wollen wir uns nicht mal irgendwo auf den Flohmarkt setzen? Kann man. so dass wir uns als Hausaufgabe für Weltall Erde haben wir gleichzeitig Geld damit verdient. Wir ziehen uns irgendwie ein Olle-Hemd an und Trainingshosen. Wir können das verlosen. Wir müssen aussehen. Wer will zwei Kilo? Ja, du hast jetzt 2,5 Kilo CDs, scheißes Musik gewonnen, ohne dass ich jetzt Namen nennen würde, sonst gibt's gleich wieder Ärger hier im Sender. Ja, Scooter. Oh, nicht, dass der jetzt gerade mal Auto sitzt. Und zuhört. Oh, wacker, du. Ist der schon 18, sag mal, darf der schon fahren? Weiß ich auch nicht. Feigling. Jetzt hast du mich voll abgelenkt. Ich hab gerade überlegt und versucht, was zu sagen. Nicht auf den Kopf hauen. Na, wo denn sonst? Na Mann, das ist wie beim Fußball, da verliert man Gehirnzellen. Das ist genauso wie wenn du einen Ball auf den Kopf kriegst. Da verliert man Gehirnzellen? Ja. Also das ist ja bei Boxen noch härter. Ja, stimmt. Oder? Ja. Am schlimmsten sind Boxer, die auch noch Fußball spielen in der Freizeit. Die weil da schlägt er dann immer, die kriegen den Faust in den Kopf und dann rutscht der Gehirn in dem Gehirnwasser, knallt, zack, knallt sie in die Kopfinnenseite. Der tut aber ja nicht weh. Also außen tut es schon weh, wenn man so ein Ding in die Fresse da kriegt, aber von innen tut es ja nicht weh, weil da natürlich keine Schmerzrezeptoren gibt. Nee, das tut erst später weh. Jetzt kannst du lachen, die armen Boxer. Ne, weil ich Schmerzrezeptoren so toll gesagt habe. Maske? Welche Maske? Maske. Ich wollte jetzt gleich noch weiter kalauern. Ich bin heute voll unkonzentriert. Dekonzentration. Na, das geht ja schon wieder gut los. Ja. Du hast mir mal nicht erklärt, wie du deine CDs ordnest. Ja, draußen ja Schrott. Ordnest du die nur? Ja gut, Schrott. Schrott ist immer die Sachen, die man behalten will. Ja? Dann gibt's noch. Machst du die nur alphabetisch alle oder sortierst du die nach Pop, nein. Rock, ja. Kuschelrock, naja, Kuschelpop, Punk, Kuschelpunk? Ja. Ja, naja, sonst würde doch Roy Black würde ja dann gleich direkt neben Beastie Boys stehen. Nein, nicht ganz. Vorher wäre noch Black Crowes, also falls man die behalten will. Ach so, ja. Und nee, wenn dann danach alphabetisch nach Beastie Boys kommt noch Beats Black International zum Beispiel. Ach so, die hätte ich nicht. Also von daher rutschen die schon wieder zusammen weiter. Was könnte noch dazwischen kommen? Was ich habe? Beatles. Toll. Tja. Du kannst ja echt alphabetisch sortieren im vierten Buchstaben. Ich habe lange in Plattennähen gearbeitet. Im vierten Buchstaben von vorne. Allerdings. Ach so. Ah ja. Im dritten? Nee, doch im vierten. Nee, ganz oben, wo ich nicht rankomme, stehen immer die Singles, die ich toll finde. Aber und mir nicht wegschmeißen will. Ich spiele die nicht, weil ich Singles sowieso kacke finde. Weil du nicht rankommst. Außer von PJ Harvey finde ich Singles wichtig. Aber H steht ja schon weiter unten. Ja, und dann, dann weiter sortiert ist, sagen wir mal, normale Musik, würde ich die mal nennen. Normale Musik ist alphabetisch durch. Dann gibt's noch so ein tolles Frauenregal von, also alles. Alte Frauen, junge Frauen. Dann gibt's noch... Guck mal an, du bist ja ein Separatist. Jazz. Du machst Frauen extra. Ja, weil ich das wichtig finde, weil ich da die Quote eingeführt habe. Weil ich denke, 50% aller Musiken müssen Frauen sein. Ja, siehst du, das ist nämlich der Unterschied. Ja, und wenn man die jetzt emanzipiert, die stehen bei mir einfach alphabetisch einsortiert. Da findest du ja nie wieder. Natürlich. Wenn du zum Beispiel... Nach dem Geruch. Gibt's da irgendeine Berg... Hallo, Hörer? Hallo? Mal sehen. Ja, hast du das eben gehört? Ja. Und... Was sagst du dazu? Naja, also wenn ihr die CDs nicht mehr haben wollt, also... Ach Quatsch, das doch nicht, jetzt zack raus. So war das neben meint, die behalten wir schön selber. Frauen, Avantgarde? Ja? Avantgarde, na, super. Stichwort. Was hast du da stehen? Zwei Platten. Nee, Fetus habe ich da zum Beispiel stehen. Ach, Avantgarde. Dann habe ich zum Beispiel Heiner Goebbels. Guck an. Cassiba. So ein Zeug und Sachen, die du ja nicht kennst. Pascal Comelat, kennst du Pascal Comelat? Nee, siehst du, der macht super. Ja. Hat gleich aussortiert, verdammt. Vielleicht sollten wir einfach unseren Schrott tauschen. Vielleicht sollten wir Schrott tauschen, weil dein Schrott gefällt mir vielleicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ist so richtig Dreck. Das wird dir wohl gut Dreck gefallen. Wie Beastie Boys ist wahrscheinlich aussortiert. Dann so, aber auch Jazz noch, deutsche Schlager. Dann Jazz. Ostmusik. Ach, Ostmusik steht extra, ja. Dann Westmusik, Deutsch. Westmusik Ost und Ostmusik Wobei, West. Da bin ich schon immer voll im Problem, wenn die jetzt Englisch singen. Nehme ich die jetzt bei Normal oder bei Deutsch? Die so richtig Deutsch ist ja nicht. Na, bei Ostmusik habe ich auch ein Problem, wenn die Englisch singen. Ja, ey, du hast Ostmusik extra stehen und Avantgarde? Um so den Überblick nicht aber zu verlieren. Da gibt's um auch, ein bisschen zu da gibt's auch, ja, nee, da gibt's aber auch Schnittmengen, ne? Ost-Avantgarde. Was machst du denn damit? Ist nicht so üppig, die drei Platten. Die haben da gut Platz im Osten. Nee, ich habe das aufgegeben. Ich mache nur noch so Soundtracks und Sampler extra, weil die nerven, weil man die findet man nie wieder. Ach so. Und so Weltmusik zum Beispiel? Alles alphabetisch. Und wenn du jetzt Alexandra, würdest du auch unter A einfach kommt einsortieren? Unter A. Und Roy Black unter B. Kommt praktisch hinter. Und Costa Cordalis unter Alarm C. Alarm und vor. Ich habe noch alte Alarmplatten tatsächlich. Und Boris Vian auch unter einfach unter V? Na, die gehört ja nicht mir. Haha, hast du aber Glück gehabt. Ja, meine aber Platten die hören dir auch unter nicht. V. Meine Platten hören dir auch nicht. Klar. Insofern musst du dich nicht lustig aber machen. Aber Boris Vian wäre natürlich einwandfrei einfach unter VI. Praktisch vor den Vibrators. Das passte aber toll. Na, ist ja egal, ob das ich inhaltlich finde, nein, zusammenpasst. Ich finde, dass man nur mal nach Verwandten. Nee. Wo stellst du denn zum Beispiel UB40 hin? Dann nehmen wir mal an, würdest ja du schon jetzt Problem. Zum Beispiel... Es kommt das unter mal, Reggae oder... Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber würdest du neben dem Leadsänger von Scooter begraben sein wollen? Da würdest du dir doch auch eher einen Friedhof aussuchen, wo, sagen wir mal, jetzt Joe Strummer rumliegt oder Sid Vicious. Na, ehrlich oder, gesagt... Und ich müsste natürlich versuchen, nach Seattle zu schaffen, irgendwo zwischen Jimmy und Kurt. Nee, wäre mir eigentlich egal, wenn ich tot bin, dann... Ist dir völlig egal? Ja. Ich glaube, wenn ich tot bin, kann ich auch meinen Frieden mit dem Sänger von... Mit dem Schreier von Scooter schließen. Ach so. Nee, ich finde zum Beispiel, wenn man tot ist, wäre schön, glaube ich, verbrannt zu werden. Aber weißt du, dass und der aus der Asche dann eine Gehwegplatte machen. Hm. Das ist doch schön, oder? Ja, oder im Meer verstreuen oder im Winter als Streusalz oder so. Nee, das möchte ich nicht. Würdest du echt als Streuasche da hier gehen wollen? Als dann, Toter? Dann hast du zum Schluss nochmal irgendwie der Gemeinheit was wohlgetan. Ist doch auch nett. Ach, so selbstlos bin ich nicht. Ey, deine Asche interessiert dich doch nicht. Du bist doch längst woanders. Du hast echt eine Scheibe. Naja, aber na, trotzdem. Naja, aber du denkst doch vorher daran. Du beschließt es doch vorher. Ach, nachher ist ja klar, wenn du sie dich, vorher? Wenn dich jetzt deine Nachgelassenen dann hinter über das Ohr hauen und jetzt die mit der Asche. Mit welcher Asche? Achso, du meinst jetzt die Asche. Ach so, mit der Asche, ja. Du meinst jetzt. Und damit jetzt irgendwie einfach Quatsch machen zum Beispiel. Dann kannst du dich natürlich nicht mehr wehren, kriegst du das aber nicht mit. Ja, aber wenn sie Quatsch machen, ist doch nett. Ich finde das nett, wenn sie damit Quatsch aber machen. Aber zum Beispiel, nimm mal an, du stirbst jetzt. Ja. Dann habe ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Oh, dann ist ja Dienstag scheiße, wer soll denn Soundgarden machen? Nee, aber wem würdest du denn deine Platten wünschen zum Beispiel? Liegt dir sowas nicht am Herzen? Dass du denkst, ach, das muss ein Netter kriegen? Ja, aber da habe ich keine Sorge, da kümmern sich meine Freunde und Verwandten drum. Kümmern ist gut, ich habe eine Schlägerei vom CD-Regal. Ist mir doch dann auch egal. Ach so. Ja, dann ist aber auch blöd, wenn man es nicht mitkriegt. Viel schwieriger ist die Frage, wer kriegt das Regal? Wieso denn? Wieso ist das schwieriger? Das Regal ist einmalig, ist echt großartig geworden. Ach so, die Platten gibt es immer überall noch möglicherweise. Ja, nicht alle. Obwohl CDs haben ja sowieso keinen Wert. Hast du das voll selbst zusammengebaut, dein komisches Regal? Aber voll, ey. Wie denn? Da bist du... Voll verrechnet. Muss ich dir aufmalen, kann man so nicht erklären. Das ist jedenfalls mit... Mal mal dem Hörer auf. Mit Brettern, MDF, ja, mitteldichte Faser, voll geiles Holz. Bisschen wie Pappe, aber dicker und schwerer. Und dann so... Kann man wirklich nicht erklären. Dann mit so Aluschienen, die durchgezogen werden, 3 pro CD-Einschieb-Einheit. Sieht richtig klasse aus. Na, ich werde mir einfach mal ankicken. Vielleicht kannst du das mal abfotografieren und ins Netz stellen? Nö. Schade. Ich wollte wieder noch irgendwas sagen. Schon wieder vergessen, du. Siehst du, ich werde langsam geübter darin, dich aus dem Konzept zu bringen. Das ist schon ziemlich schwierig. Nee, das ist nicht außer Konzept. An sich bringst du einen ja immer durcheinander. Ach, ich bin doch überhaupt gar nicht im Konzept. Fällst einem ins Wort und drehst einem die Worte im Mund. Das ist doch keine Kunst. Jemand, der nicht im Konzept ist, dann aus dem Konzept bringen, geht ja nicht. Du meinst, es wäre eine größere Herausforderung, dich ins Konzept zu bringen. Dich ins Konzept zu bringen, weil ist dein Thema heute? Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung. Ich habe so eine schöne Geschichte vorgelesen. Echt? Die wird nachher hier eingespielt, voll mit Band. Hat gedacht, ich dich wieder nötige, werde ich lieber dir selber die Verantwortung für übernehmen. Ich lese aber vielleicht ja gerne auch für den, dich. Den Ruhm einheimsen. Nee, ich lese ja gerne für dich. Mann, du. Ein tolles CD-Regal gebaut. Mann. Kannst du das vom Bett aus sehen? Nee. Ach, das ist so eine tolle... Dann doch, wenn ich mich aus dem Bett lehne und die Tür auflasse, dann... Doch, wenn ich mich ganz weit rauslehne, sodass nur noch die Füße auf dem Bett liegen und meine Arme praktisch den Rest des Körpers oben halten. Also ihr könnt den Körper natürlich also auch so, das ist natürlich dann doch ein bisschen mühsam, ja. Ja, ansonsten ist das allerschönste, glaube ich, ein Schönheitserlebnis im Leben ist, am nächsten was Neues haben und das am nächsten Morgen zum ersten Mal morgens sehen. War jetzt kompliziert, wa? Ja, nee, aber das Leben Ausnahmen. Ist nicht einfacher zu haben, Johnny. Nee, gibt's natürlich ja? Ausnahmen. Neue Krankheit zum Beispiel, ist blöde. Kommt drauf an, wie sie aussieht. Ja, ja, meistens so eine, nee. Ach, so eine ach, grüne nee. Gürtelrose, du, meiner. Nee. Ach, ja, nee. Das entbehrt nach gewissen Poesie nicht. Nee, ich hab's im Spiegel direkt da und das wird, nee. Ist so schon schlimm genug, wenn man morgens aufwacht und denkt, wer ist der Kerl? Ah, ja. Gut, Johnny. Ja. Dann danke ich dir. Worauf bist du denn? Ach so, wollen wir, soll ich dir noch ein System kritisieren? Mal sehen, ob ich das jetzt finde. Aber ich glaube, ich hab jetzt schon gespielt, oder? Das ist ein Roy Black, ja. Nee. Mein Das Systemkritische von vermussten Flöten? Mit dem Tracker? Nee, das nicht mit dem Tracker, das ist ja nicht systemkritisch. Kicken, kennst du das? Erkennst du das wieder? Jetzt fährt die olle CD nicht ab, du. Ich denke, ich spinne. Könnte sein. Ja, den Ärger habe ich hier öfter. Kennst du das auch? Nee, das kennst du ja nicht, wa? Den Ärger? Ja. Klar. Dass die CDs nicht abfahren? Ja, Ärger, stimmt nicht. Blöde, jetzt ärgere ich mich hier aber voll. Mach doch mal den anderen CD-Spieler. Ja, mach ich ja gerade. Ach, das Leben, ey. Das Leben, du. Und die CD-Spieler. Ja. Ach, will auch nicht. Dann spiele ich ja im Kino Musik. Mach doch den dritten. Meinst du? Ja, mach doch. Da liegt ja schon mal drinne. Ach so. Nein, tu die doch woanders rein und... Sag doch mal, wie das Stück heißt. Liebe junge Zuhörer, wie heißt das Stück? New Flower on the Block? Nee, hast du mir noch nicht vorgespielt. Kick mal, das ist toll, war, wenn jetzt quasi nur aus technischen Gründen geredet wird. Das hat was Faszinierendes, oder? Finde ich. Ist das nicht immer so in deiner Sendung? Da wird nicht immer aus technischen Gründen geredet. Da fallen noch viele wohlüberlegte und gesetzte Worte. Mhm. Warum hast du vorhin so auf die Berliner Avantgarde bei deiner Aufansage? Ich habe das ganz genau gehört. Da hast du doch, hast du gesagt... Aufschlagen die Brücke zwischen Mainstream, wie ich ihn liebe, und zwischen Berliner Avantgarde, wie man sie nur betrunken in Kreuzberger Kneipen hört. Wie siehst du, da kannst du mal sehen, wie du zuhörst. Und das hat mir nicht gefallen, Johnny. Ich habe gesagt, wie ihn nur die betrunkene Besetzung diverser Kneipen erträgt. Ach so. Feiert oder so ähnlich. Aber jedenfalls nicht, wie man mit Kreuzberg habe ich nichts gesagt und auch nicht mehr. Naja, tut mir leid, im Gegensatz zu dir schreibe ich mir ja deine Ansagen nicht mit, dass ich die jetzt hier im Nachhinein worttreu repetieren könnte. Ist schon klar. Wen meinst du jetzt mit so einer Berliner Avantgarde? Ach, nichts bestimmt. Meinst du jetzt zum Beispiel auch Mutter, sag mal? Nö. Sei mal ganz ehrlich, nee. Du meinst ja nee, vielleicht doch nicht. Mutter. Nee, Mutter meine ich nicht. Warum meinst du nicht nee, Mutter? Mutter meine ich nicht. Mutter ist doch toll, oder? Ja, die magst du ja auch. Und du auch, sei mal ehrlich? Na, nicht so super gerne, finde ich schon okay. Ich mag die super gerne. Ja, ich weiß. Du magst auch Roy Black. So, dann soll ich dir was sagen? Ich hab vorhin mich mit einer jungen Frau unterhalten. Nee. Die fand Roy Black auch toll. Na super. Nee, die hat sich vor allen Dingen für mich bedankt. Das war eine junge Frau, die auch mit Musik zu tun hat, aber eher mit anderer Musik eigentlich. Supi. Und die aber mal mit Roy Black auch zu tun Ach, hatte. Ah. Zack und zack, ey. Hier, so jetzt zu im Radio. Hier wird keine Rücksicht auf irgendwas. Echt, die hatte mal mit Roy Black zu tun. Das ist ja echt total interessant. Was sagt sie? Ist ein total netter. Oh, sag mal, der ist nett? Wow, ach, der war nett natürlich. Den anderen, den sie begleitet hat, das war der hier von, wie hieß der? Von, wie heißt die Band hier? Von, der auch so nett war. Hier von, nee. Plan B hieß die Band. Die haben auch so einen tollen Sänger gehabt. So einen super netten. Tschüss, so Johnny. Roy Black. Ganz schön weiß mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an. Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann. Ganz im Weiß, so bist du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja, dann reichst du mir die Hand. Ganz im Weiß mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus. Ganz im Weiß mit einem Blumenstrauß. einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz im Weiß mit einem klar, wer das war, oder? Roy Black, der jetzt nicht nur so gespielt wurde, sondern einerseits natürlich, weil er quasi vor einer Woche gestorben ist, zweitens, weil ich jetzt jemanden kennengelernt habe, der die Roy Black quasi selber kannte und mir bestätigt hatte, dass Roy Black ein total netter Mensch ist. Das finde ich ja, das ist aber auch ganz dann, bei so einen Leuten ist es logisch wichtig, dass sie nett sind. Wenn Roy Black ein Arschloch wäre, dann wäre er voll unten durch, der war aber total nett und darum ist das adet, glaube ich, im Nachhinein auch nochmal seine Musik. Und außerdem natürlich für einen hochverehrten Kollegen, der ausgesprochen betroffen war quasi von, aber jetzt eher inhaltlich von Roy Black quasi. Weil sagt man so viel quasi? Tach, wer bist denn du da? Hallo? Hey. Hey, wer bist denn du? Jo, ich bin der Daniel. Der Daniel. So, Daniel, jetzt wollen wir einfach mal klären, welche Erwartungen du an die folgende Sendung hast. Das würde mich ja doch mal interessieren. Wie du sitzt jetzt so vorm Radio, hast du gedacht, machst mal Radio an, bisschen so zuhören, oder? Ja, klar, wir haben ja? Radio angemacht. Ihr seid schon wieder zu mehreren. Ja, servus. Ja, na sicher. Ja, das ist doch aber schäbig. Ruft ihr wenigstens aus Brandenburg an? Nee, also jetzt Land Brandenburg? Das tut uns jetzt völlig leid, also wir sind ja gar nicht mit Brandenburg. Von wo denn? Von wo? Sachsen-Anhalt? Sachsen? Ja, Thüringen? Sachsen-Anhalt! Sachsen-Anhalt! Ach, du hältst es nicht aus, du. Echt? Ja, Bitterfeld! Genau! Kinder, ganz, ganz ruhig. Jetzt versucht, ja. Und wie seid ihr jetzt überhaupt angezogen zum Beispiel? Wir? Oh, ja. Ja, also, genau. Nee, jetzt mal genauer. Jetzt fangen wir unten an. Also, Schuhe. Ja, Schuhe, Hose, Lederjacke, weil Pflicht. Und, was denn für eine Lederjacke? Ja, so eine, was denn für Lederjacke? So aus so kleinen Flicken zusammengesetzt oder eine richtige? Ja, so richtig schöne, geile Lederjacke. Ja, und wenn du jetzt ins Theater gehen würdest, wie würdest du dich da anziehen? Genau so, genau. Bist du ja ganz sicher? Ja. Und dein Kumpel auch? Ja, freilich. Aber ihr geht nicht ins Theater, oder? Nö. Mann. Und wo geht denn ihr mal hin, wo ihr euch anders anziehen müsst? Konzerte. Konzerte, genau. Wieso? Wie müsst ihr euch da anders anziehen? Ja, wir müssen uns hier anders anziehen. Das ist Horror. Oh. Dein Kumpel spinnt irgendwie. Also, ihr zieht euch nie anders an, oder? Nö, einfach nicht. Aber könnte man schon sagen, dass ihr schön angezogen seid? Ja, immer. Gut, das ist nämlich wichtig. Das finde ich eine wichtige Voraussetzung, dass der Hörer sich auch ein bisschen manierlich sich dieser Radiosendung nähert. Ja, weil Radio neigt ja doch zu individueller Verlotterung. Dass die Leute da rumhängen, der Schnodder läuft aus der Nase, die Hose sitzt auf 7:30, das also nicht ernst zu nehmen, nicht quasi als Haltung vom Hörer aus der Sendung gegenübergebracht wird. Und das finde ich dann doch ein bisschen betrüblich. Also dieser Gedanken, dass man jetzt mit lauter, ekelerregend aussehenden Hörern vor mir redet zu tun hätte möglicherweise, der stimmt mich dann doch arg depressiv. Genau, uns auch. Super, Kinder, ihr seid voll sympathisch, aber leider müssen wir jetzt erstmal Schluss machen. Das weil jetzt kommt, das ist nicht traurig, ey, das gibt Schlimmeres als Schluss mal. Also viel, aber ja, wobei viel Schlimmeres fällt mir jetzt eigentlich Uni ein im Moment. Ja, wir sind so heilfroh, dass wir mal durchgekommen sind bei euch und da. Ach, bei euch? Ja, hier oder? Kinder, ich hab einen Musikwunsch. So, was? Musikwunsch? Ja. Ja, ist klar, irgendwas von Smokey, wa? Lay back in the arms of summer. Und das hört man doch. Schwarz und Lederjacke, lange Haare, das sind doch alle die Smokey-Fans. Kinder, tut mir leid, ist hier keine Wunschsendung. Oder doch? Nee, ist doch keine Wunschsendung. Oh. Oder ich sage nur, was ihr euch wünschen könnt. Muss ich aber erstmal kicken. Bleibt mal dran, ne? Oh, so, jetzt kick ich mal. Was sollen die sich mal wünschen? Ach, ich weiß schon, was ihr euch wünschen sollt. Aber das müsst ihr euch dann auch wünschen, sonst fliegt er sofort raus. Andererseits, wenn ihr euch gewünscht habt, fliegt er auch raus. Ach, jetzt zeigt die Platte nebenbei, oder was? Mach mal leiser. Ja, mach mal leiser da. So, was machen wir jetzt hier? Hä? Ach so. Doch. Ach, ich weiß, ey. Schwarz angezogen? Ja. Lederjacke? Ja. Lange Haare? Ja. Super. Wisst ihr, was ihr euch wünschen müsst? Nee. Hä? Ja, erzähl. Nee, wisst ihr nicht, wa? Nee. Ihr müsst euch Schumann wünschen. Robert Schumann, Dichterliebe. Am besten, ich hab im Traum geweint, hä? Schwarz, Lederjacke, lange Haare. Kinder, ihr seid richtig hier. Tach. Träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Tränen floss noch von der Wange. Verließest mich. Ich wachte auf und ich weinte noch lange Jetzt ist es zu spät gewesen. Fies, oder? Große Pause dazwischen. So ein trauriges Lied und dann spricht so ein Depp wie ich darin. 22 Uhr und 32. Kurzinfo. Konkurs. Das Amtsgericht Magdeburg hat die Gesamtvollstreckung für das Schwermaschinenbauunternehmen Skid eingeleitet. Der Betriebsrat kündigte juristische Schritte an, um das Verfahren zu stoppen. Annulliert. Der Prozess gegen den ehemaligen SS-Offizier Priebke muss neu aufgerollt werden. Dies entschied das oberste italienische Berufungsgericht. Geöffnet. Israel hat nach 20 Tagen die Absperrung von Nablus im Westjordanland aufgehoben. Die Stadt war die letzte, die nach den Unruhen Ende September noch abgeriegelt war. In Nablus waren bei den Ausschreitungen 6 israelische Soldaten getötet worden. Fahrpreiserhöhung. In der Verkehrsgemeinschaft Berlin-Brandenburg, VBB, sollen nach Informationen des Tagesspiegels spätestens im Frühjahr 1997 3 Tarifzonen eingeführt werden. Die Monatskarte für Berlin und das Umland werde dann bis zu 120 Mark kosten. Für den Einzelfahrschein sind laut Tagesspiegel je nach Zone Relationen von 3,60 Mark bis 4 Mark im Gespräch. Je nach Zone war teuer. Sport. Fußball im Heimspiel der zweiten, nein, sagen wir lieber im Hinspiel der zweiten Runde des UEFA-Pokals spielten der Karlsruher SC gegen den AS Rom 3:0. Schalke 04 besiegte den türkischen Club Trabzonspor mit 1:0. Wetter. In dieser Nacht weiterhin sternenklar bei 4 bis 8 Grad. Morgen nach Nebelauflösung überwiegend heiter, dann bis 18 Grad. Verkehr. Autobahn A11, Dreieck Schwanebeck Richtung Prenzlau. Zwischen den Anschlüssen Finofurt und Britz ist die A11 wegen Bauarbeiten weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. A13 Dresden Richtung Berlin. Der Anschluss Mittenwalde ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Umleitung bitte beachten. S-Bahn-Verkehr Berlin zwischen Blankenburg und Pankow bis 1.30 Uhr Schienenersatzverkehr. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff, wie man unschwer an der Stimme hören konnte. The crazy world of music. Oh, Wer ist das denn? Na, der von der Joghurt-Werbung. Quatsch. Der würde nie Werbung machen. Der singt doch immer noch mit dieser Band. Wie hießen die noch? Ach, die? Das waren auch die anderen. Die hießen so ähnlich. Die mit der Sängerin. Oh. Die hatten doch gar keine Sängerin. Natürlich hatten die eine Sängerin. Erzähl doch nicht. Ja, sag mal, merkst du noch was? Da, jetzt geht's ja wohl völlig los. Ich hab so null Ahnung von Musik. Wir wissen nicht, wie diese beiden ihr Problem lösen. Wir empfehlen... Dr. Pop. Jetzt täglich bei den Radiofritzen. Was ihr schon immer über Musik wissen wolltet, aber nie zu fragen wagtet. Einer weiß Bescheid. Dr. Pop. Sprechstunde morgens 20 nach 7 und abends 20 vor 6. Montag bis Freitag bei den Radiofritzen. Stellt eure Fragen an Dr. Pop. Fritz, Postfach 909000, 14439 Potsdam. Die besten Fragen werden mit einer Wollmütze prämiert. Dr. Pop. Der Arzt, dem die Hörer vertrauen. So, bevor es jetzt aber richtig losgeht, hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Hallo? Mann, jetzt muss man die Hörer schon anbrüllen. Ja, ja, ist gut. Oh, gleich schlechte Laune. Ich nicht. Ich aber. Ja, Entschuldigung. So, kannst du mal kurz erklären, in welcher Geistesverfassung du jetzt Radio hörst? Also ich bin gut drauf. Du bist gut drauf, ja. Das ist ja schon mal schlecht. Und die körperliche Verfassung? Welchen Bereich meinst du? Alles. Von sagen wir mal, Kopfform bis Genital, Füße. Eigentlich entspannt, Kopf, ja. Leichte Kopfschmerzen. Mhm, gut. Und jetzt bestimmte Erwartungen an die Sendung? Ja, nicht so lahmarschig. Und nicht, dass du immer gleich die sag mal, bin ich Schumi oder was? Nicht so lahmarschig. Und wie hast du dir zu Hause eingerichtet? Wie hörst du jetzt die Sendung? Unter welchen räumlichen Umständen, atmosphärischen Bedingungen? Oh, ich sitze hier in meinem Zimmer. Sitzt da in deinem Zimmer? Mein Kumpel sitzt neben mir. Ach, da sitzt ihr nebeneinander? Auf dem Kinderbett? Oben oder unten? Naja, ich sitze auf dem Sessel und er sitzt auf dem Bett. Ah ja. Angezogen. Ja. Und warum angezogen? Ist doch schon 10:30, Mensch. Ja, das andere kommt dann später. Ja, na gut, dann danke ich, habe ich ja erstmal wieder einen Blick in deutsche Kinderzimmer geworfen. Danke ich dir sehr für deinen Anruf, ja? Können wir im Grunde mit der Sendung anfangen, oder? Ja. Ja? Dann sag doch mal los. Hm? Sag mal los. Los. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mann, voll unkonzentriert, Digga. Sophie Reuss, total prima. Werden wir nachher noch irgendwas spielen, glaube ich, irgendeinen anderen Song von der. So, jetzt müssen wir langsam hier irgendwie zur Sache kommen. Achso, das ist gesagt, das wurde ja rumgejingelt, dann sag ich vielleicht noch die Telefonnummer durch. Nochmal ist gut, ich sag's ja jetzt zum ersten Mal durch. Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht, dass Sie sich jetzt mal ein bisschen Papier holen und einen Stift und dann können Sie sich folgende Glücksnummer notieren. 0331, das ist die Vorwahl von Potsdam, das selber ist noch keine Glücksnummer, 0331. Und dann 74 81 110. Und dann hätten wir möglicherweise unter Umständen die Gelegenheit hier, das ist ja mein Job, miteinander zu reden. Das Thema will ich jetzt vielleicht, ich habe es glaube ich eben schon angedeutet, Thema lautet Hoffnung. Im Grunde mutiert die Sendung ja in den, sagen wir mal, letzten 6, 8 Folgen ja eigentlich, alle sprechen von einer Rechtschreibreform, während aber Rechtschreibung ist ja im Grunde völlig uninteressant für eine wirkliche Kommunikation. Ob man jetzt gucken mit G oder mit K vorne schreibt, ist eigentlich relativ egal. Das eigentliche Skelett, glaube ich, von der Sprache und von vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen ist natürlich die Grammatik. Und darum habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt also so eine Rückschau halte, sagen wir mal, auf die letzten Sendungen, dann ist es der Sendung immer angelegentlich, weiß ich jetzt nicht, ob man so angelegentlich sagen kann, scheiße, jetzt über Grammatik, der unten. Jetzt schon in der Sendung darum, sagen wir mal, auch so eine Grammatik des Mentalen, eine Grammatik der Gefühle, eine Grammatik des Denkens hier zu entwerfen oder wenigstens zu skizzieren, weil das ist ja, wie gesagt, der wesentliche Zusammenhang, die Wirbelsäule, um die herum sich dann, sagen wir mal, das emotionale Fleisch erst bildet und an dem es hängt. Darum ist das heute Thema wieder aus diesem Bereich im Grunde so weit wie Verrat oder Stolz. Darüber hätten wir, glaube ich, noch ein Weilchen reden können. Heute Hoffnung. Die Frage ist, braucht man Hoffnung? Die zweite Frage ist, wenn ja, welcher Art sind eure Hoffnungen? Und was fangt ihr an mit diesen Hoffnungen? Vor allen Dingen, wenn die auch enttäuscht werden. Ist es wichtig, dass Hoffnungen enttäuscht werden? Oder lebt man überhaupt sowieso besser ohne Hoffnung, weil man dann nicht enttäuscht werden kann? Also ihr seht, ihr merkt einfach daran, dass ich selber hier durcheinander komme, dass es sich offensichtlich um ein extrem kompliziertes Thema handeln muss. Ein Eindruck, der sich mir im Vordenken an diese Sendung auch gebildet hat bei mir, wenn man das so sagen kann. Aber bevor wir jetzt, Kinder, ihr seid so nett, dass ihr schon alle anruft hier. Denn, jetzt hat gleich ganz schlecht, die wissen, ich muss ja natürlich angehen, einen halbautomatischen Anrufbeantworter von der vorletzten Sendung spielen, weil der jetzt mehrmals ausgefallen ist. Und dann natürlich den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Aber vorher sage ich nochmal hier, da wollte ich höflich sein und dann ist der Anrufer aber unhöflich, hat schon längst wieder aufgelegt. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ihr tut alle so, als ob ihr anruft. Habe ich euch wieder überschätzt? Sag, wer bist denn du? Oder mach ich hier was falsch? Hallo. Hi. Hallo. Hallo? Na, wie geht's? Kennst du das auch? Du hebst den Hörer ab? Ja, voll belastet und keiner ist dran. Ach, ja. Na, das geht ja noch. Sondern? Na, aber dann ist ein Kerl dran. Ist doch enttäuschend, oder? Ja, tut mir leid, Mann. Aber zum ersten Mal angerufen, zum ersten Mal durchgekommen. Echt, ja? Ganz schön glücklich bin ich darüber. Oh, das ist ja jetzt aber, Ja? Also, dafür, dass ich dich jetzt gleich wieder rausschmeiße, ist schon scheiße, oder? Ja, warum denn? Warte doch mal. Und ich nehme an, du hast die Hoffnung gehabt, wirklich... Hoffnung. Und zwar hoffe ich, dass du folgendes Lied erkennst. Soll ich dir mal vorspielen? Nein, so raten will ich jetzt überhaupt gar nicht. Dazu bin ich heute überhaupt nicht imstande, würde ich mich sowieso nur blamieren. Okay, viel Spaß noch. Ja, danke, das ist sehr nett von dir. Zum ersten Mal durchgekommen und relativ schnell aufgelegt. So eine Hörer, die lobe ich mir dann an dieser Stelle doch. Und ich lobe sie nicht nur mir, sondern ich lobe sie auch euch. Und jetzt hören wir auch erstmal einen Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Junge, wie lange brauchst du noch? Ich muss auch mal ins Bad. Beeil dich mal bitte ein bisschen. Gut, okay. Muss auch mal. Ja, abwarten. Dringend. Oh. Was hast du denn da so lange? Oh. Ich bin scheiße von dir. Echt? Das ist die Scheiße, ja. Du bist ja nicht alleine. Ja. Ja. Oh. Tolles Sozialverhalten. Das ist nicht nett. Was ist denn nicht? Nett. Tut mir leid. Fängst du jetzt einfach auch noch an, dir die Haare zu föhnen? Wie bitte? Da ist doch nichts zu föhnen, Mann. Ich muss mal. Kann ich auch nichts dafür. Tut mir Johnny, leid. Johnny, sag doch auch mal was. Jürgen will mich nicht ins Bad lassen. So. Ist doch fies. Ja, aber Johnny setzt sich draußen mit dir in Verbindung. Komm jetzt raus, Jürgen. Gut. Endlich. So, Sag mal. Oh. Lufterfrischer? Nein, wirklich, ja. Hey, komm, mach die Tür wieder zu, sonst. Lass ich das noch vier Stockwerke hoch. Ich muss überhaupt nicht mehr. Ich muss mir noch die Zähne putzen. Das strömt da raus und verursacht dir Kopfschmerzen. Was machen wir denn da? Lufterfrischer, Granulat. Das ist doch aber total umweltfeindlich. Egal. Hauptsache neue Frische. Airfreshener. Borellige Luftverfrisser. Ach, Mann, Jürgen. Tut mir leid. Das ist ja sehr ehrenwert, aber es hilft uns nicht weiter. Ja. Am besten gehst du wieder ins Bad zurück und machst deine Körperpflege, bis wir da rein können. Gut, danke schön. Schlitzohr, du. Tut mir leid. Feiner Mitbewohner, der Jürgen. Schön verkackt. Wollen wir mal gucken, was der da macht? Ja. Es war fies, aber... Das ist supi. War lustig. Nee, anders kann man ja auch dann so bei ernsten Themen nicht recken. Ja. Das ist doch schwierig. Herr Mai ist gekommen. Herr Mai ist gekommen. Ey, Jürgen, riecht der schon ganz anders hier. Ja, auf die Geschmackssorte habe ich jetzt nicht gekickt. Was wäre denn lieber gewesen? Spargel? Was machst du denn mit dem Bleistift da in der Hand? Kajalstift? Ach, Kajalstift? Ja, was machst du denn damit? Das wird dann so in die, hier, ans Augeninnere da irgendwie gemacht, ne? Am Lidrand. Du machst das? Das ist gar nicht. Ja, ich bin ja sehr schlechtsbewusst. Ah ja. Aber das sieht klasse aus. Kajalstift ist schon mal tollet. Hm. Oder? Ja, doch. Aber nur zusammen mit Lippenstift eigentlich. Lippenstift? Ja. Eher so dunkel oder eher so hell? Dunkler würde dir, glaube ich, besser stehen. Dunkel, wa? So hell ist ja mal abstoßend. Da erstaune ich immer, wie man... Welche Maß an Selbstüberwindung. Manchmal so junge Frauen haben sich so helle Lippenstifte drin zu machen. Ja. Ja, nimm mal den dunkelroten da. Ja? Mhm. Da entsteht auch gleich so eine erotische Spannung. Ja. Ja? Herzlein, puckert. Finde ich ja auch sexy bei dir. Gibt's denn so ganz elementare, kleine Äußerlichkeiten bei Männern, die für dich dann so eine erotische Dimension bekommen? Klar, angenehmer Körpergeruch, Männlichkeit an sich. Ja, Männlichkeit. Findest du mich zum Beispiel männlich? Ja, ist eine gute Frage. Wäre meine nächste gewesen. Habe ich Grund zu sagen, ich bin stolz, ein Mann zu sein? Ich bin stolz, eine Deutsche zu sein. Was? Ich bin stolz, Ärztin zu sein. Ach, ja, schwing dich erstmal zu Ende. Also die Augenlider, die haben so eine traurige Nachdenklichkeit. Wer redet, ist nicht tot. Wer jetzt bei diesen Sendungen etwas tollen Satz mit M zu hin mir neu zuhört, der wird wissen, dass das eben ein Text von Gottfried Benn war und mir gesungen von Benjamin Liu und Sammy Birnbach. So, das musste wohl gesagt werden, weil tolle Musik war, die man sich merken sollte und versuchen, irgendwelchen geheimnisvollen Plattenläden zu bekommen. So, Tag, wer bist denn du da? Sag mal deinen Namen. Hallo? Jetzt ist er weg. Ah nee, ist er da ist er, oder? Hallo, bist noch dran? Ja. Und rufst aus Sachsen an? Ja, das mache ich. Ja? Gibt's so klassische Sätze, an denen man, wo sächsische Sächsische so deutlich wird? Wie so in Berlin sagt man, ich dette Kicke mal. Aber, da gibt's also welche Lieder, wie aus dem Freistaat Sachsen kommen wir. Ei. Und das sind so Sachen, die ihr auch singt in gemütlicher Sachsenrunde? Ja? Was? Das sind doch so Sachen, die ihr singt in so gemütlicher sächsischer Runde? Ja? Sächsische zu Hause Runde, Feuer anmachen und dann... Wie? Wir haben unser Bier in der Hand. Ja. Ach, Zigaretten. Ist auch patriotisches Bier, nehme ich mal an. Ja. Zu wie viel seid ihr denn da? Was? Zu wie viel seid ihr denn da? Zu dritt. Ist Sachsen technisch auch so unterentwickelt, dass ihr jetzt auf drei Leute immer nur in Radio kommt? Naja, wir sind in der Telefonzelle, das geht auch mal. Ihr seid in der Telefonzelle? Ja. Ach Kinder, da habt ihr euch jetzt aber gleich mir wieder ins Herz gesprochen. Jo. Das finde ich ja mal doch rührend, wenn wir Menschen... Spontan entschlossen, ja. Hier anzurufen. Wir wissen ja nicht mal das Thema. So schlimm ist das. Ach Gott, das Thema lautet Hoffnung. Hoffnung? Ja, habt ihr denn Hoffnung? Wir hatten vorhin so große Hoffnung, dass wir hier durchkommen. Ja, ja, na die hat sich ja nur erfüllt. Das wäre jetzt, glaube ich, eine Antwort, wenn ich nach Hoffnung frage, die sich für die folgende Zeit immer verbietet. Ja. Ja? Nur Hoffnung an sich. Bist du jemand, der denkt, ja, denkst du das? Ja, immer mal, dass man fertig wird mit irgendwas. Zum Beispiel Schule, Lehre und diese Dinge. Und ja, aber das sind doch aber Hoffnungen, das ist doch dann absehbar, die erfüllen sich. Ja, meistens jedenfalls. Sind soweit wirkliche Hoffnungen? Nee, das ist doch irgendwie bloß Wartesaal, oder? Hm. Das ist ja toll. Jetzt diskutiert ihr das zu dritt quasi? Hm? Und du bist der Sprecher eurer Dreiergruppe? Sozusagen, ja. Und jetzt wurde eben gerade diskutiert, was du wohl antworten sollst. Indirekt. Ja? Und was sollst du denn antworten, Sprecher der sächsischen Dreiergruppe? Ich würde antworten, wer wir also sind, so. Aha. Ohne, wahrscheinlich ohne, dass du danach gefragt wirst, sollst du das sagen. Oder ohne, dass du danach gefragt wirst, sollst du das sagen. Ohne, dass ich danach gefragt werde, genau. Ja, na dann frag ich ja nicht, sag mal. Also, hier sitzt erstmal Christian Mayer. Ja. Und Andreas Karl. Und dann ist doch aber noch so ein zartes Frauenstimmchen zu hören, dem ja schon all meine Aufmerksamkeit und mein Interesse gilt. Das Frauenstimmchen ist leider ein Mann. Ach und, Gott. Naja, ein Mann direkt nicht, aber ein Junge. Ach so. Ein Jugendlicher. Ja. Wie alt ist denn der junge Junge? Das könnte ja theoretisch geben. Nee, wie alt ist denn der? Wie alt ist denn der? 16 ist er. Ah, nee, ist ein ganz schwieriges Alter. Ja. Oder? Bist du schwierig? Doch, er ist nicht so schwierig. Ja, eher nicht, aber das Alter. Hm? Das Alter, habe ich doch gesagt. Das Alter? Ja. Ey, sag mal, hast du ein bisschen das Gefühl, dass das Gespräch irgendwie stockt? Nein, direkt nicht. Aber indirekt, oder? Das macht sich doch deutlich in so einem Grummeln, weil jetzt so, sagen wir mal, von der Magenoberspitze so langsam hochzieht und den Brustkorb auszufüllen droht und dann in so kribbelnde Finger endet und die Ohren sind ganz rot und heiß, oder? Zumal du jetzt wahrscheinlich vor lauter Aufregung auch den Hörer extrem dagegen gepresst hast. Das könnte natürlich... Ja, und das sieht natürlich unsymmetrisch aus, wenn auf der einen Seite das Ohr absteht und das andere rot, heiß und anliegt. Rot und heiß ist und anliegt. Punkt. Mhm. Ja, um mich nach korrekten Grammatik zu befleißen. Ja. Denn danke ich euch sehr für diesen sächsischen Anruf, weil mein Herz schlägt ja in der Tat für sächsische Anrufer. Oh, ja? Ja. Naja, weil ich finde, das hat sich alles hier so geordnet, so volksgruppenmäßig. Ja. Ja? Stämme, die deutschen Stämme wohnen wieder so unter sich. Man sieht hier ja keine Sachsen sind mehr. Ja, die Sachsen sind oder? Ja direkt eigentlich von Norden gekommen. Ja. Nord, wo heutzutage Schleswig-Holstein ist, waren mal Sachsenland. Ja. Ach, habt ihr getauscht mit den Schleswig? Und die anderen sind hochgezogen? Das war Wissen mit uns genommen. Ah ja, ja. Angesiedelt. Ah ja, ja. Die ganze deutsche Wissen? Na ja, zum Beispiel. Ja, nee, ich war hier. Brauerei. Denn, ja. Zum Beispiel ja, auf der Hand ja, haben. Ja, ja. Wollen wir mal langsam ausfaden, so? Okay, danke für euren Anruf. Ja, tschüss. Ja. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ey, ich hab's gewusst. Ich sollte, als, ich glaube, wenn die Sendung halbwegs okay werden soll, dann muss ich mit einer Frau reden als erste. Tag, bist du eine Frau? Ja. Echt? Die Christiane. Ach Gott, ich bin erlöst, glaube ich. Tag, Christiane. Ja. Woran liegt denn das, dass Männer eher zu Blödheit neigen als Frauen? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Du hast doch sicher öfter mal mit Männern zu tun. Ja, ziemlich viel. Ja? Wieso? Was bist du? Bist du so, wie heißt das dann, Urologin? Nein, um Gottes nee? Willen. Nee? Nee, ich hab aber vorwiegend Kollegen als Männer. Ach so, was machst du beruflich? Ich arbeite in einer Behinderteneinrichtung. Aber da sind alle Männer als Kollegen? Fast, ja. Fast. Ach so. Hm. Und die? Wie würdest du die so generell einschätzen? Nehmen wir mal an, du wärst jetzt quasi Lehrerin und die Männer wären jetzt deine Klasse. Und du müsstest jetzt sagen, na ja, du, die 8a, die macht mir doch Sorgen. Könntest du die so pauschal einschätzen? Nee, kann man nicht. Nee? Nee. Aber müssen doch, sagen wir mal, ein paar verbindende charakterliche Merkmale leben. Die äußeren Merkmale sind ja zum Beispiel die, also trotzdem Männer auch sehr, sehr unterschiedlich sind, gibt's ja doch so, sagen wir mal, äußerliche Merkmale, an denen sie sich immer so halbwegs ähneln. Oder an denen sie als Mann zum Beispiel auch zu erkennen sind. Ja, die gibt es. Die gibt es, oder? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Die gibt es auf jeden Fall. Ja, und jetzt aber, sagen wir mal, charakterlich, geistig, mental, emotionell. Oh, sehr unterschiedlich. Ja, aber ja. Nicht irgendwas verbindet? Schwer. Oh. Und willst du zwei oder drei Gruppen aufmachen? Wie? Naja, um die jetzt zu sortieren. Nee, also, wenn um jetzt, Gottes Willen. Nee? Nee. Wie viele Männer sind denn das? Oh Gott, kann ich jetzt über den Daumen. Ungefähr? Also 15. 15, na 15 wäre zum Beispiel durch drei teilbar. Ja. Ja, könnte man drei schöne Fünfergruppen machen. Ja. Ja, und sagen, das sind hier die energischen. Mhm. Ja, ein bisschen angebermäßig, immer vorne weg mit dem Mund, aber nicht viel zu sagen. Ja, und jetzt sind die Seelen von Männern. Ja, die sitzen da, die können zuhören, die haben schon mal so einen traurigen Augenaufschlag, aber auch ein bisschen losermäßig. Ja. Ja, und jetzt sind so diese Soft-Machos. Nett, sympathisch, aber doch Männer. Ja, die ja. Schon verstehen, irgendwie einer Frau die Hand auf die Schulter zu legen, dass sie dahin schmilzt. Oh. Wenn sie dann rankommen an die Schulter, die Männer. Wenn sie da rankommen, ja. Ja. Wie groß bist du denn? 1,70. Na, da kommt man doch noch an die Schulter ran, oder? Da kommt man noch ran, ja. Ja? Oder ja. Sind das so kleine Männer da? Nee. Nein. Gut. Nee. Ich lass dir daneben greifen, die Penner. Also Christiane war dein Name, wa? Ja. Mann, ja. Oh Mann. Richtig. Zeigt mich ja hier voll. Ah. Was nun? Ich hab gerade überlegt, ob willst du vielleicht überhaupt so was an sich mal sagen? An sich? Das ist ganz schwer, wa? Ja, ich bin ganz erstaunt, dass das geklappt hat. Ja? Könntest du dir vorstellen, eine Schriftstellerin zu sein? Eine Schriftstellerin? Ja? Da muss man ja dann an sich was sagen können. Also da sitzt man ja einem weißen Blatt Papier gegenüber und muss das füllen. Ja, eigentlich muss man das schreiben können. Im Schreiben bin ich besser. Im Schreiben bist du besser? Allgemein, ja. Ja, aber so könntest du dir schon grundsätzlich vorstellen, eine Schriftstellerin zu sein und zu sagen, sagen wir mal, was mitzuteilen. Ja, den, ja, unseren doch. Menschen mitzuteilen. Ja? Ja. Ach, ich nicht. Nee. Nee. Nee, ich bin das, was beim, sagen wir, beim Squash die Wand ist. Also. Ja, da, also wenn der Ball kommt, dann okay, dann kommt er zurück. Ja. Aber dass ich selber die Wände, also als Bälle spucken würde, ist bei mir nicht der Fall. Im Gegensatz zu dir. Tja. Ja. Ja. Christiane, Thema ist Hoffnung. Das hast du mitgekriegt, ja? Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja? Ich höre die ganze Zeit hier schon. Ach, das ist ja schön. Richtig aufmerksam? Naja, was heißt aufmerksam? Sag mal, und aber auch ein bisschen adrett zurechtgemacht. Das wäre jetzt ein Gedanke, der mich voll versöhnen würde. Das wäre jetzt das nächste Thema. Nee, nicht mehr so ganz adrett. Was heißt nicht mehr so ganz adrett? Naja, so, Ein bisschen jetzt, echt ein bisschen vernachlässigst du mit Lockenwickler und so einer ollen Kittelschürze? Nein, so schlimm nicht. Nee? Nee, dann beschreib dich mal ein bisschen genauer. Die Schminke, sitzt die noch oder schon abgeschminkt? Nee, noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Aber jetzt auch nicht so, dass du quasi nur noch nicht abgeschminkt bist, sondern die Lippen, das hat alles noch Kontur. Die natürlichen Konturen, die natürlich. Ach, hast du ja keinen Lippenstift? Nein. Ach, schade. Nee, soweit lassen wir weg, alles. Grundsätzlich. Naja, gut, dann warum sollst du... Aber andererseits, sag mal, wenn du jetzt in die Oper gehen würdest... Naja, dann mit Ach und Krach, aber... Ehrlich? Mhm. Oh Mann, Christiane, hörst du die Sendung öfter? Hörst du die Sendung öfter? Ja. Ob du die vielleicht nächste Woche auch hörst? Warum? Ach, ich hätte bloß eine Bitte, ob du dich da einfach mal, dass du dich da ein bisschen zurecht machst und auch mal Lippenstift auflegst und vielleicht das Licht so ein bisschen runter und eine gute Flasche Wein. Na, wenn das jetzt im Fernsehen kommen würde, dann könnte man ja drüber reden. Ich habe vorher, warum musste ich schon... Ich finde ja, dass die Leute vom Rade sich nicht so gehen lassen dürfen. Ja, das habe ich gehört, aber ich musste vorher Woche schon schmunzeln über das Gespräch mit der Dame mit dem Kajalstift. Ja, das war doch aber interessant, oder? Ja, das war sehr interessant, da kann man sehr noch was lernen. Kajalstift ist doch toll, hä? Ach so, ja. Den kanntest du ja nicht. Doch, den kenne ich, aber damit habe ich nicht so viel im Sinn. Ach so, schade. Ach, lass mich dein Abungberater sein. Ja, dann komme ich mit meinem Schminkköfferchen und esse ich sauer Tonerde. Dann muss der hier nach Hause kommen. Und meinem Gurken. Sieht schon anders aus. Ja, mit meinem Gurkenhobel, du. Ja, genau. Ja, und eine frische Packung Quark. Und dann machen wir mal Spaß. Eben, genau, zum Ausprobieren gleich. Ja. Eben. Christiane? Mhm. Grundsätzlich erstmal, hoffst du oder bist du eher hoffnungslos? Mehr auf Hoffen. Ja? Ja. Und weißt du, was du hoffst? Oder sind so deine Hoffnungen, sagen wir mal, liegen in dir, du ahnst sie und spürst sie und weißt aber vielleicht gar nicht genau, was du hoffst? Doch, bei manchen Sachen ist es ziemlich konkret, aber bei anderen Sachen auch wieder nicht so. Wovon hängen deine Hoffnungen ab? So von den Zusammenhängen, auf die sie sich beziehen, ja? Oder? Meist konkrete Dinge. Ja. Versuch mal deine Hoffnungen zu sortieren. Wie viele Gruppen müsste man ungefähr aus Hoffnungen machen? Wie viele Hoffnungsgruppen hättest du? Auch na bestimmt ein paar so allgemeine, die sich so auf die Familie oder auf die Kinder beziehen. Ja, dann so Familie, privat. Eigene Person so auch so ein bisschen. Ach, du hast Hoffnung, was dich selber betrifft. Na, aber sicher. Und das ist jetzt aber jetzt nicht karrierebezogen, sondern auf dich als Menschin, ja. Christiane. Ja, genau. Ja? Wie sehen da deine Hoffnungen aus? Ja, das ist natürlich schwer jetzt so zu formulieren, weil es ja auch eine ziemlich persönliche Sache ist, denke ich mal. Ja, es ist schwer. Ach, na, wäre aber natürlich interessant. Also wenn es unpersönlich wäre, dann wäre es nicht so interessant. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Ja, du könntest doch zum Beispiel sagen, dass du abgrundtief schlecht bist und aber hoffst, noch besser zu werden. Aber du bist ja nicht abgrundtief schlecht. Naja, das wäre vielleicht ein bisschen gelogen. Ja, das hört man doch an deinem Lachen, dass du ja nicht abgrundtief schlecht sein kannst. Oh, jetzt erst gleich nochmal. Naja. Ja. Das sind die Verlegenheitslacher. Ach, das sind Verlegenheitslacher? Ja. Ei, dann möchte ich dich ja nicht unverlegentlich lachen hören. Da würde ich ja ich wahrscheinlich sofort hinschmelzen. Oh, ja. Du willst jetzt nicht verraten, deine auf dich selbst gerichteten Hoffnungen? das ist ein bisschen schwierig. Formulieren. Sind für dich Hoffnungen was Tolles oder sind die eigentlich eher beschwerlich? Doch, eigentlich was Tolles. Ja? Wenn man so völlig ohne wäre und ohne die Hoffnung auf was Positives, sag ich jetzt mal, wäre es schon traurig. Aber kennst du nicht auch so die Situation, dass du irgendwo so rumsitzt und sagen wir mal, jetzt siehst du irgendein Tier und weißt, das hat wahrscheinlich keine Hoffnung, ach, lass mich ein Meerschweinchen sein, die leben friedlich dahin. Mhm. Naja, ich glaube, so einen Gedanken hat wohl jeder mal, dass man denkt, oh, der hat's aber gut, der braucht sich keinen Kopf machen um dies oder jenes oder so. Gibt's da bestimmte Tiere, die du bevorzugst? Meerschweinchen war jetzt so leer, verlegen als Lösung von mir. Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Nee? Nee. Also du hast jetzt keinen Lieblingshoffnungslosigkeitstier. Nee. Ach schade, das wäre vielleicht auch interessant, wa? Was kommt denn da in Betracht an hoffnungslosen Tieren oder Tieren, denen man das also besonders unterstellen würde? Die Hoffnungslosigkeit oder was? Ja, naja, dass die also selbstzufrieden ohne Hoffnungen, nicht hoffnungslos, sondern ohne Hoffnungen so vor sich dahin leben und wahrscheinlich, wenn es denn existiert, so in Tieren drinne, glücklich sind. Hm. Meerschweine zum Beispiel, denen würde man das doch zutrauen, oder? Ja, und ein bisschen doof. Nein, das würde ich gerne mal sagen, so ein bisschen doof. Meine Tochter hat welche. Ja? Ja. Ich glaube, die sind schon echt ein bisschen doof, oder? Die sind nett und sehr sympathisch und können auch gute Freunde sein und können zuhören und so, aber ein bisschen doof sind sie doch. Ja, na ja. Ja, wie Freunde eben sein müssten. Nee. Christiane, hast du da noch andere Hoffnungen als so private? Reicht dir das aus? Kann man mit privaten Hoffnungen, kommt man damit über die Runden? Naja, man hat auch allgemeine, die Allgemeinheit, das Ganze drumherum, so die ganz großen Hoffnungen so betreffen. Aber da sieht es natürlich schon schlechter aus, oder schwieriger. Ja. Und so deine Hoffnungen, wie kommst du zu denen? Achtest du darauf, dass du nur so ordentliche Hoffnungen hast? Oder hoffst du schon mal, naja, man kann ja sagen, auf Wunder hoffen, die passieren wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann ja, kann man ja aber auch richtig kalkulieren irgendwie. Man kann ja vorher im Fahrplan lesen zum Beispiel und jetzt hoffe ich aber, dass der Bus 7.32 Uhr kommt. Dann kommt er 7.32 Uhr und schon wieder ist wieder eine tolle, praktische Hoffnung in Erfüllung gegangen. Das hofft man jeden Morgen, wenn man zur Arbeit fährt. Ah ja. Das stimmt. Ja. Und ja. Wunder? Wunder. Auf Wunder? Hoffst du auf Wunder auch? Nee. Nee, ja nicht? Nee, glaube nicht. Also so, wenn du jetzt Zara Leander, ich weiß, es wird mal Wunder geschehen, dann musst du kichern und denkst, ach Gott, ist die doof? Nee, das nicht, aber für mich selber nicht, nee. Gut, Christiane, viel hast du ja nicht gucken lassen. Fällt mir auf im Nachhinein. Mensch, ja. Frauen können aber auch geschickter blocken, du. Was kann man? Frauen können auch geschickter abblocken, habe ich den Eindruck. Ja, warum? Ja, wenn sie erzählen, dann erzählen sie toller. Aber wenn sie nicht erzählen, dann erzählen sie auch nicht toller. Also toller, aber nicht. Toller, aber nicht, ja. Christiane? Ja. Ey, sag mal, und ob du dich nächste Woche ein bisschen zurecht machen kannst, so für die Sendung? Oh. Das wäre echt toll. Das würde mir super schmeicheln. Da muss ich ja aber mal sehen. Ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Na ja. Wie auch, sagen wir mal, auch der Gedanke, dass zum Beispiel Menschen, die Sendung hören, Kerzen ins Fenster stellen. Mich auch immer wieder, ach, denke ich, ach, wäre das schön. Ja, naja, bald ist Weihnachten. Dann oder? Machen denn? Nee. Nee, unabhängig von Weihnachten. Ach so. Nur so ganz unmittelbar auf die Sendung bezogen. Macht aber keiner. Ach, bin ich traurig, kann ich auch nichts dafür. Vielen Dank für deinen Anruf, Christiane. Ja, zu danken. Tschüss. Grüß die Familie. Ja, die schlafen schon. Okay, tschüss. Ja, ganz brav. Nochmal Sophie Reuss hier. Thank you. Sophie Reuss hat gesagt, oder? Hi, wer bist denn du da? Ja, hallo. Tach, das war auch nicht gerade eine Frau, du. Nee, tut mir leid. Ich hab eine Hoffnung. Ja. Ja? Sonst hätte ich nicht angerufen. Warten, wo, was ist denn die Hoffnung? Der 17. Geburtstag. Wie bitte? Der 17. Geburtstag. Nee, dass danach alles anders wird. Echt? Ja, ja, leider, leider. Wie alt bist du denn? Gut. Wie bitte? Wie alt bist du? Ja, 17. Aber gut gehört, oder? Noch nicht lange, mein Lieber. Nicht schlecht. Noch nicht lange 17. Naja, doch, doch. Wie lange denn? Na, Januar wird 18. Jetzt rechnet nicht. Im Januar bist du 18. Ja, ist aber nicht so ein interessantes Thema, wa? Na, ist aber nicht lange, ist noch nicht lange. Naja, ich find's scheiße. Mitte Dezember, dann bist du lange 17. Ja. So, was hast du für eine Hoffnung? Dass ich Freitag Physik gut schreibe, ist eine große Hoffnung. Oh Gott, echt? Ja, ist wichtig. Ey, so eine Banalitäten würdest du mit so einem großen Begriff wie Hoffnung zusammenbringen? Findest du nicht, dass es so Begriffe gibt, wo man einfach mal, sagen wir mal, die Hände aus den Taschen nimmt? Nehmen sollte? Ja, okay, okay, das sind dann größer gestellte Hoffnungen. Die habe ich natürlich auch. Ja, das sind wirkliche Hoffnungen. Der Rest ist doch Kinderkram. Ja, ja. Mann. Ja. Ich hab's ja ahnt, als das Gespräch losging. Sag mal, jetzt sei mal ganz ehrlich zum Beispiel. Es gibt ja diesen Satz von Groucho Marx, ich möchte nicht Mitglied in einem Club sein, der mich als Mitglied nehmen würde. Würdest du als Hörer so eine Gespräche, wie du jetzt geführt hast, hören wollen? Nö, natürlich nicht. Ja, siehst du, es erschreckend, aber oder? Ich will auch nicht so alte Frauen hören, die irgendwas von Meerschweinchen ihrer Töchter erzählen und du schmeißt die nicht raus oder von drei Sachsen, die in der Telefonzelle stehen und erst darüber diskutieren müssen, was sie sagen. Was wollen wir da machen? Entweder erwachsen werden oder einen Sender wechseln. Die richtigen Leute rausschmeißen. Spätet, recht hast du. Ich danke dir für diesen Hinweis. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Mann, warum bin ich nur so aggressiv? Hallo? Annette. Sanette. Also mit J vorne. Ach, Janette. Ja, genau. Aber ich sag immer aber richtig mit dem E hinten dran, Nette? Ja, ja, ich werde so geschrieben, ja, Französisch. Ach so, das kommt dann aber auch netter, oder? Janette. Ja, aber wie alt bist du, Janette? 24. Mhm. Ach, na, das ist doch aber ein Alter, wo man mit dem Begriff Hoffnung schon was anfangen kann, oder? Ja, ich denke schon. Zumindest kann ich mir doch relativ sicher sein, dass du nicht von der Hoffnung geplagt wirst, am Freitag die Physikarbeit zu bestehen. Nee, bestimmt nicht. Hast du eine Freitagshoffnung? Freitagshoffnung? Jetzt kannst ruhig 30 Sekunden überlegen. Jetzt folgender Freitag, verbindet sich mit dem irgendeine Hoffnung bei dir? Dass ich meinen Arbeitstag gut überstehe? Nee, eigentlich nicht. Den überstehe ich gut. Den übersteht man automatisch, wa? Selbst wenn man den nicht gut übersteht, vorbei ist vorbei, weg ist weg. Genau. Ja? Gesendet ist gesendet, sag ich da immer. Nee, Freitagshoffnung gibt's nicht. Also so kurzfristige Hoffnung habe ich auch nicht. Nee? Jeden Tag auf dem anderen. Vielleicht eine nette Verabredung? Oder sagen wir mal, die Leute, die kommen ja mal am Sonntag, die Lottozahlen. Ein Wunder? Nee, das halt auf jeden, also. Aber du bist schon jemand, der hofft eher. Ja. Ich hoffe zum Beispiel, dass es irgendwann mal einen großen Knall gibt und diese ganze verrückte Welt einigermaßen normal wird. Oh, na, das ist aber eine ganz entfernte Wunderhoffnung, oder? Ja, allerdings. Die wird sich ja wahrscheinlich kaum erfüllen können. Ich glaube auch nicht, leider. Und wenn, dann nur durch einen Knall. Nur durch einen Knall, ja. Ja. Aber der wird wohl nicht, also werde ich bestimmt nicht mehr erleben. Ja, und jetzt hast du also eine Hoffnung, die absehbar unerfüllbar ist. Ja. Ja. Ist es nicht eine Plage? Unerfüllbare Hoffnungen? Ja, das ist eine ziemlich große Plage. Ja. Also, aber vielleicht sollte man sich dann doch lieber Hoffnungen aussuchen, die erfüllbar scheinen? Sicherlich, sollte man machen, kann man auch machen, aber das ist halt so eine Wunderhoffnung, über die man sich sehr viele Gedanken machen kann. Ja, und gibt es jetzt unter diesem Riesendach von einer Wunderhoffnung, gibt es da noch so etwas realistischere Hoffnungen, die etwas näher dran sind? Ja, gibt es auch. Und welche Art sind die bei dir? Also ich gehe noch zur Schule, ich mache Abendschule. Und ach Mensch, jetzt hast du vielleicht Freitag doch Angst wegen der Physikarbeit. Nee, ich schreibe am Freitag keine Physikarbeit. Ja, und da hoffe ich, dass ich das ganz gut überstehe und dass ich dann mit 25 doch noch einen Ausbildungsplatz kriege. Ich habe jetzt eben selber quasi zugehört. Ist manchmal toll, da sagt man so ein Wort wie Physikarbeit und dann kommt aber so ein total reizendes Lachen von dir. Das ist schon komisch, wie so zwei Sachen zusammenstoßen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, oder? Physikarbeit und dann echt so ein nettes Lachen. Oh. Physikarbeit. Nein, Physik ist nicht so schlimm. Scheiße, funktioniert doch nicht. Ich werde hier ganz verlegen, also ich bin ganz aufgeregt. Hm. will ich mal ehrlich sagen. Aber warum denn? Na, weil ich nicht gedacht habe, dass ich hier gleich sofort im Studio bin, weil ich habe mal angerufen und da war ich erst in so einer Warteschleife ewig. Ach, und da hat man dann quasi Zeit, sich auf das folgende Gespräch vorzubereiten. Ja, genau. Aber so ist natürlich unmittelbarer, oder? Ja, sicher. Ist ja schon ein bisschen so, wie wenn man auf der Straße angesprochen wird. Und sagt, jo Frau, wollen wir nicht einen Kaffee trinken gehen? Und dann sagt man schnell ja und dann ist das Kaffee auch nur 3 Meter weg und schon sitzt man da mit dem Kerl am Tisch und muss sich unterhalten. Oder? Ja, das stimmt. Oder hat ja nicht Gedanken sammeln können. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Also beruhigt mich auch gerade wieder ein bisschen. Ja. Was beruhigt dich daran jetzt? Nee. Meine Fürsorglichkeit vielleicht? Meine Fürsorglichkeit? Ja, unbedingt. Danke. Unbedingt. Ja. Du klang jetzt aber ironisch. Nein, ich meine das völlig ernst. Ja? Ja. Wenn du jetzt Freunde hast, dürfen die ironisch zu dir sein? Ja, ich denke, das ist bei mir im Freundeskreis relativ normal. Auch in der Öffentlichkeit? Ja, doch. Also die Leute, die kenne ich so gut, dass ich weiß, dass es ironisch gemeint ist. Und dürfen die auch ironisch zu dir sein, wenn Leute dabei sind, die du nicht kennst? Ja, doch. Ich denke schon, dass ich da... Also kommt immer drauf an, was es ist, ne? Mensch, du hast doch ein weites Herz, du. Ja, ich hab mir ganz großes, wurde mir schon oft gesagt. Jetzt müssen wir zu den Hoffnungen zurückkommen. Mhm. Private Hoffnungen hast du aber auch schon. Private Hoffnungen habe ich auch schon, ja, sicher. Ich hoffe, dass ich zu meinem, also man sagt ja mal, zu jedem Topf passt ein Deckel, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Ach, du bist jetzt noch auf der Suche nach einem Deckel? Mhm, ich war da jetzt auf der Suche, aber... Ja, wenn du jetzt mal die anderen, dann hast du ja schon mehrere Deckel ausprobiert. Ja, sicher. Waren die jetzt eher zu groß oder zu klein? Also ist ja ein Unterschied, ob so ein Deckel polternd in den Topf reinfällt oder ob eben super Rand überhängt. Naja, teilweise zu klein und teilweise zu groß. Also. Was ist denn schlimmer? Zu klein. Wieso ist zu klein schlimmer? Da weiß man es doch sofort, oder? Nee, weiß man nicht sofort. Nee? Nee, glaube ich nicht. Also manchmal dauert es ganz schön lange, bis man das so rauskommt. Du meinst, man ist quasi ein Dreivierteljahr verliebt und stellt dann fest, das ist doch ein Würstchen. Naja. Ist dir schon passiert? Ein Dreivierteljahr hat man jetzt sicherlich schon 3 Monate im Kopf und wartet dann, ob da vielleicht noch irgendwas anderes passiert, ob der Deckel irgendwann passt. Aber ach so, wie lange wartet, wenn jetzt 3 Monate sind um, du merkst, du hast die Ahnung, der Deckel ist zu klein, wie lange wartest du dann noch? Boah, kann ich nicht sagen, kommt drauf an. Also. Und würdest du dem Deckel dann auch versuchen, Unterstützung zu geben, dass er möglicherweise noch wächst? Ja, auf jeden Fall. Also wenn mir selber was dran liegt, klar. Ja. Aber manchmal, es gibt halt viele Leute, die sind so engstirnig und eingefahren, da passiert einfach nichts. Ja. Da kann man reden und reden und reden. Woran merkt man, dass ein Deckel zu klein ist? Na, wenn das einfach nicht funktioniert, wenn man... Dann kann er aber zu groß sein. ...gegen eine Wand spricht. Wenn, ja, weiß ich nicht. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn die Leute nicht gesellschaftsfähig sind, also wenn ich mir sage, die nehme ich nicht auf eine Party oder so, ja, mit, weil er würde einfach nicht bestehen. Dann ist der Deckel deutlich zu clean. Aber sicher. Ja, dann könnte man bestenfalls noch so Techno tanzen gehen. Genau. Oder? Also, weil da sieht man ja sowieso nichts, hört nichts, da kann nichts passieren, oder? Stimmt. Ja. Also zu große Deckel sind schon... Und da fällt er auch im Muscle-Shirt nicht auf. Ja. Und zu große Deckel? Wann hattest du zum letzten Mal mit einem zu großen Deckel zu tun? Vor ungefähr einem halben Jahr. Ei. Was macht man da? Versucht man da den Rand abzuschneiden oder versucht man sich da als Topf zu weiten? Versucht man nicht. Nee? Also, das war ganz schwierig, weil er dachte, er ist viel, viel besser und intelligenter und toller und weil er halt Medizin studiert und... Ach, dann war es doch ein zu kleiner Deckel, der dachte, er sei ein zu großer Deckel. Ja, nee, weiß ich nicht, würde ich als großen Deckel geben. Also er war schon super intelligent und bla und was man so erwartet. Ne? Ja, aber diese Intelligenz kreiste um Nierensteine, meinst du? Aber vielleicht war ich da einfach der zu kleine Deckel für ihn. Ach so, ne, der zu kleine Topf dann. Oder der wenn wir jetzt im Topf, ja. Bett bleiben, im Bild bleiben wollen. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber, naja, irgendwann. Ach so, und da richten sich jetzt deine Hoffnungen auf einen passenden Deckel. Naja, ich meine, ich bin also so schnell, also in den nächsten 2 Jahren muss es nicht passieren, aber man könnte ja mal wenigstens halt einen passenden Deckel mal schon so mal zum Beschnuppern. Dass man wenigstens mal irgendwie in einem Regal stehen sieht. Ja. So. Ja? Kennst du denn so potenzielle passende Deckel? Kennst du ja nicht, oder? Nee, also ich hab... Ich muss mal kurz nachdenken. So ganz abstrakt, also ohne dass du jetzt genau weißt, aber denkst, ach Mensch, na, das ungefähr Größe 42, der könnte passen. ja, gibt's schon. Aber ja? Das ist dann auch so weit entfernt, dass man da. Ah ja, also da, ah, da habe ich mal Hoffnung. Also. Ja, weil das Regal dann zu hoch ist eben. Ja, wahrscheinlich. Ah, das ist ja blöd. Aber warum, da hast du dann nicht mal Hoffnung? Naja, Hoffnung schon, aber das ist... Ja, aber da wär doch dann Hoffnung angebracht, oder? Ja, aber das ist für mich irgendwie so unrealistisch. Naja. Ich kann jemand anhimmeln und den ins Teufel finden und denken, das ist das Passende und mich auch ganz gut mit dem verstehen, aber ich glaube, man macht viel damit kaputt, wenn man dann so ehrlich ist und das sagt und dann wird der Deckel immer kleiner oder größer. Also weiß ich nicht. Ach, dann blockierst du jetzt deine Hoffnung quasi selber von vornherein, dass, weil du denkst, wenn sich die Hoffnung erfüllt, dann könnte sie sich möglicherweise nicht erfüllen. Ja, vielleicht mache ich auch was falsch. Das ist ja dann so eine Zauberhoffnung. Oh, damit muss man aber ganz vorsichtig sein. Wobei, das sind vielleicht die Hoffnungen, von denen man dann, also die man sich bewahren kann, von denen man sich selber gestattet, dass sie sich nicht erfüllen und mit denen man gut leben kann. Ja. Das sind ja praktische Hoffnungen. Das ist eine total pflegeleichte Hoffnung, fällt mir ein. Auch so eine Hoffnung muss ich mir auch zulegen. Naja, das ist doch furchtbar, wenn man sich immer wieder irgendwelche vielen Gedanken macht und denkt, jetzt müsste ja mal und könnte ja und sollte doch und weiß ich nicht. Und man hofft und hofft und hofft jahrelang und zermürbt sich und weiß nicht, trägt graue Haare und muss Haare färben, weil sie schon grau sind oder so. Ja. Und weiß ich nicht, ich habe keine Lust darauf, darüber nachzudenken irgendwie. Weil ich glaube, wenn man so eine große Hoffnung hat, dann denkt man zu viel. Dann ist man nicht. Sag mal, hast du schon graue Haare? Hast du schon graue? Ich hoffe nicht. Ist dir noch nicht aufgefallen? Naja, ich bin eigentlich blond und habe die jetzt aber schwarz. Ach so, da fällt das nicht auf. Ach so, nein, dann. Ja, das ist ja praktisch. Ja, ja. Naja, das waren nur die Blondinenwitze, waren dran schuld. Ach so, ehrlich? Na, rat mal, warum ich schwarze Haare habe, du. Aber da sieht man graue Haare so scheiße. Ja, sieht man. Aber weit, macht der Kerl natürlich auch voll interessant, oder? Aber sicher. Denk mal, das ist doch mal ein großer Deckel, du. Vielleicht ist er auch ja nicht so groß. Jeanette, ich danke dir für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Mann, gibt's nette Stimmen, du. Tag, hallo. Ja, hallo. Na, dann wird da gleich wieder eine nette Stimme. Ja, natürlich. Oder? Ich glaube, ich hab mich doch getäuscht. Nein, natürlich nicht. Sag mal deinen Namen. Pauline. Pauline? Ja. Naja, dann nimm dir mal Mühe mit der netten Stimme, ja? Aber natürlich. Ja, so eine Sendung besteht ja immer aus mir und aus einem Anrufer. Und für mich kann ich halbwegs Garantie übernehmen, wobei ich im Moment, sagen wir mal, würde ich denken, ach, tausch den doch lieber um. Aber solange noch Garantie drauf ist. Aber bei Anrufern ist ja ganz schwierig. Pauline, wie alt bist denn du? Wie alt bist denn du? Also, ach, die jungen Frauen, du. Ich möchte dich bitten, dass du mal anhand meiner Stimme ein bisschen was schützt. Nee, fällt mir irgendwie ganz schwer. Ich würde dich ja fast für einen Jungen halten. Naja, ich bin eher weiblich und bin fast 22. Fast 22? Ja. Naja, das ist doch ein gutes Alter, oder? Ja, ja. Haben sich denn welche deiner Hoffnungen, die du bist, 22, da hat man ja schon eine Hoffnung gehabt, oder? Ja. Ja? Gab's da wirkliche Hoffnungen, die sich schon erfüllt haben? Ja, doch, denke ich schon. Und zwar, dass ich mein Studium bekommen habe. Das ist schon sehr toll. Das war eine Hoffnung? Was für ein Studium ist das? Das ist ein Kunststudium. Kunst? Ja. Machst du richtig selber Kunst? Ja, natürlich. Oh, Kunst ist auch schwierig, oder? Nee, ist nicht schwierig. Na, aber dann bist du ja doch jemand, der, sagen wir mal, so eine Botschaft hat. Oder nicht? Ja, schon eine Botschaft. Also meine Botschaft lautet einfach nur, nicht so viel zögern und einfach mal, weiß ich nicht. Einfach machen. Wie bitte? Einfach machen? Genau, einfach so. Aber es gibt doch genug Situationen, in denen man dann doch zögert, oder? Naja, also ich bin eher der Mensch, der wenig zögert, weil ich denke mal, who he hesitates is lost. Ach, kannst du das nochmal sagen? Okay, who he hesitates is lost. Kannst du das gleich nochmal übersetzen? Ja, das bedeutet eigentlich, wer zögert, ist verloren. Aha. Ah ja, jetzt hab ich's im Kopf doch zusammengekriegt. Ja? Ja, das war akustisch irgendwie so seltsam fremd. Welche von den 22-jährigen Hoffnungen, fast 22-jährigen Leben hattest, hat sich denn nicht erfüllt? Also bisher noch keine. Denn irgendwie nehme ich mir einfach das, was ich möchte. Und dadurch gehen auch die Hoffnungen in Erfüllung, weil ich setze mir auch realistische Hoffnungen irgendwie. Also ich meine, ich bin auch kein Mensch, der sinnlose Hoffnungen sich selbst setzt. Ach, da sortierst du von vornherein gleich aus? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich bin sehr realistisch. Hm. Pauline, Mensch, dann danke ich dir ja erstmal. Im Grunde sind ja Hoffnungen, sagen wir, die nicht enttäuscht werden können. Oder wenn man eigentlich die beste Faltencreme, oder? Mhm, genau. Genau. Danke ich dir sehr für deinen Anruf, Pauline. Ja, bitte, tschüss. Tschüss. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein bisschen Musik. Nachher, jetzt geht's gleich los mit dem halbautomatischen Anrufbeantworter. Der kommt dann aber erst nach den Nachrichten, habe ich mir überlegt. Aber ihr könnt euch ja, wenn ihr wollt, schon mal die Telefonnummer notieren. Die lautet 0331 für Potsdam, 721 39 32, 721 39 32. Da sitzt dann mein hochverehrter Kollege halbautomatischer Anrufbeantworter an der Bandmaschine. Ihr könnt eure Hoffnungsgeschichten dort auf Band sprechen und wir können sie dann am Beginn der nächsten Sendung hören. Jetzt aber erstmal Musik, bevor die Nachrichten kommen. Ah, wieder Gustav Mahler. Brrr. Ich habe ein Messer, in meiner Brust. Oh weh, das schreit so tief. Jede Freude und jede Lust, so tief, so tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Immer hält er Ruhe, immer hält er Rast. Ich, ein Tag, ich verlache nicht schief. Hobi, Hobi. Ja, ein Satz zum Thema Hoffnung. Ich hatte die Hoffnung, du würdest mal die Vorwahl von Potsdam sagen. Die kann ich dir erfüllen. 0331. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier noch ein letzter Satz zum Thema. Hallo? Ja, ein Satz zum Thema Hoffnung. Bin ich erstaunt. Ja, ich habe die Hoffnung, dass du noch mal eine Lesestunde irgendwo abhältst. Ah ja, mach ich. Hallo, hier noch ein Thema, noch ein Satz zum Thema. Jo, du bist ein hoffnungsloser Fall. Na ja. Hallo? Hallo? Ja, meine Hoffnung 0 Uhr Kuttner wieder, wa? Jo, danke. Hier noch ein Thema, noch ein Satz. Das passt jetzt irgendwie gar nicht mehr richtig rein, aber ich wollte eigentlich kurz was vorlesen. Ah, nee, dauert zu lange. Die Sendung ist jetzt echt zu Ende, tut mir leid. Ein Satz, vielleicht hast du einen Satz, den du vorlesen kannst, den schönsten. Na gut, ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Damit hören wir auf. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Was bleibt mir jetzt übrig, mich zu verabschieden? Nächsten Dienstag um 22 Uhr ist wieder Sprechfunk. Und vorher kann man da dann schon immer prima Johnny hören, der macht immer nette Musik. Und nachher kann man dann immer schön MC Lücke hören, der macht auch nette Musik. Night Flight kommt jetzt gleich. Tschüss. Der grundlose Optimist. Hallo, ich bin's wieder, euer MC. Musik. It's never too late to